Der Obmann sah sich um. Ist einer da, der noch etwas vorzubringen hat gegen diese Männer oder der für sie ein Wort einlegen will? Hier darf ein jeder frei reden, ohne dass es ihm nachgetragen wird. Es wurde ganz still in der Runde. Die Sonne kam heraus und beschien die 200 Gesichter der Männer. Sie waren alle wie aus Stein. Eine Krähe flog vorbei und quarrte, und in den krausen Fuhren lockten lustig die Meisen. Die 3x11 Unterobmänner sonderten sich ab und murmelten durcheinander. Dann ging einer von ihnen zu dem Oberobmann hin und sagte ihm etwas. »Denn so haben wir befunden«, sprach der Richter, »dass sie beide um ihre Hälse eine Wiede haben sollen und aufgehängt werden sollen, 7 Schuh höher, denn ein gemeiner Schandkerl, und zwischen den Äsern von einem verreckten Köter und einer gefallenen Sau, bis sie tot sind, und es soll sich keiner getrauen und sie abnehmen und bestatten, wenn es ihnen nicht gelüstet, an ihre Stelle zu kommen.« Er brach den einen Stock und warf ihn hinter sich und den anderen und gab die Wieden hin, und da fiel der Säugling auf die Knie und schrie, »Erbarmen!« Denn weiter kam er nicht, weil er die Wiede schon über dem Adamsapfel hatte und das heilige Kreuz hatte knapp gewimmert, »Noch einen Augenblick, mir ist so schlecht!« Da stand er schon mit der weinenden Krause um die Strosse zwischen den 3x11 Männern unter der Feldglocke. Ehe die Krähe 3x geschrien hatte, schwenkte der Wind sie hin und her und dazu das Brett, das ihnen zwischen die Hände gebunden war und auf dem zu lesen war, »Wir sind die Wölfe 111. Dies sind 2 Hunde und 2 Schweine. Sie sind ganz obereine.« Der Steinkreis wurde geschlossen, die Männer gingen weg. Der Wolfsbauer hatte das Kinn auf der Brust. Tedel sah noch einmal zurück und Fieken Ludolf sagte, indem er nach dem Galgen hinwies, »Kick, Tedel, deine Hochzeitsglocken läuten.« Aber Tedel antwortete nicht und ging hinter Wulf her. Als sie beide durch die Fuhren ritten, sagte der Bauer, »So, und nun wollen wir da nicht mehr dran denken, Tedel. Wanner willst du freien? Am liebsten wohl gleich heute. Na, von mir aus kann es losgehen. Bringe man alles in die Reihe. Oder hast du das all?« Er sah sich um und lachte, denn der Knecht hatte die Sonne im Nacken und deswegen waren seine Ohren so rot anzusehen, wie an dem Morgen in der Jevenzer Heide, als Griptow das Mädchen fand. »Und jetzt Galopp, Buntscheck«, rief Harm seinem Pferde zu, und sie flitzten dahin, dass die Plaggen nur so flogen und die Tüten hinter ihnen herschimpften. Der Bauer dachte an seine Johanna und der Knecht an seine Hille, und eine Stunde später standen die Pferde vor den Krippen. Am anderen Tage hatte der Bauer blanke Augen und sein Knecht erst recht. Sie fuhren nach der Wüste, denn sie wollten da junge Obstbäume und was da noch zu gebrauchen war für den Garten ausgraben. Als Wulf sich über Mittag hinter einem Busche die Augen wärmte, stöberte Tedel in dem Schutt herum. Er fand allerlei Geschirr, das noch gut zu brauchen war, desgleichen Äxte und anderes Gerät, und als er die schwarzen Balken vorzog, auf denen schon allerlei Moos wuchs, schlug er mit der Hacke auf Eisen. Er hatte den Kesselhaken des Wulfshofes gefunden, ein Prachtstück, wie es weit und breit kein zweites gab, auf dem oben am Kopfe die Wolfsangel, die Hausmarke der Wulfsbauern, eingehauen war, darunter aber stand zu lesen »A.O. Ildo«. »Das ist mehr wert, als wenn du 100 Taler in Gold gefunden hast, Tedel«, sagte der Bauer. »Und dafür will ich dir ein Haus hinstellen mit allem, was dazugehört. Denn ich will dir etwas sagen. Knecht bist du jetzt lange genug bei mir gewesen. Wenn du mir in der Folge, in der Hillenzeit, mit deiner Frau helfen willst, gegen den üblichen Lohn, so bin ich das sehr zufrieden. Ich habe mir das aber nämlich lange überdacht. Gerade so, wie ich nicht der Lehnsmann des Edelherrn sein will, sollst du auch nicht mein Hausmann sein. Du bist mir mehr als ein treuer Knecht gewesen diese schlimmen Jahre über, und es ist nicht mehr als recht, dass du jetzt dein eigener Herr wirst, vorausgesetzt, dass du vor deiner Hille die Hosen zu wahren weißt.« Tedel brummte etwas vor sich hin, als wenn ihm der Bauer das Bett vor den Hof gestellt hätte, aber als er ausgespannt hatte, konnte er gar nicht schnell genug nach seinem Mädchen kommen, und als er zurückkam, da flötete er wie unklug. Dann setzte er sich hin und scheuerte mit Wasser und Asche den alten Kesselhaken ab und hatte nicht eher Ruhe, als bis er da hing, wo er hingehörte. Dann aber griff er die Arbeit an, wie der Fuchs den Hasen, und obzwar der Bauer nicht wusste, wo der Knecht die Zeit zum Essen und Schlafen hernahm, so wurde Thedel mit jeder Woche runder im Gesichte und der Bart wuchs ihm zusehends. Seine Hille ging aber auch nicht schlecht auseinander, so dass der Bauer sagte, »Mädchen, wenn du so beibleibst, denn so brauchst du das doppelte Zeug für den Rock und wirst deinen Thedel eine teure Frau.« Hille aber lachte und grub darauf los, als wenn der Boden die reine Butter war. Wie ihr und Thedel, so ging es aber meist allen Leuten auf dem Perhopsberge. Sogar die Kinder halfen beim Roden und Umgraben, und was früher für eine Schandnot angesehen war, wenn nämlich ein Frauensmensch sich in den Fluge spannte, jetzt galt das als ein Vergnügen. Es gab keine Bauern und keine Knechte und keine Bäuerin und keine Mägde im Perhopstel. Es war eine Gemeinde fleißiger Leute, von denen jeder für sich und alle für das Gesamt schanzten, so dass es auf den Dörfern um das Bruch hieß, einig wie die Perhopstler. Ödland war genug da, Holz und Weide wuchs allen zu, und wem es an Saatkorn mangelte oder an Geräten, dem wurde ausgeholfen, ehe er darum gebeten hatte. Der neue Boden trug nicht so schlecht, als man gedacht hatte, zumal der Sand, denn eine Mergelbank stand nicht allzu weit an, der Schmorboden in der Ellerriede war fett wie eine Hochzeitssuppe, und wo das Moor gebrannt und mit Sand gemengt wurde, lohnte sich die Mühe schon. Wenn es auch an Unkraut nicht gebrach, es stand doch alles besser, als man gehofft hatte, und als die Hauptarbeit getan war, sagte der Wolfsbauer zu den 33, »Und jetzt wollen wir unserem Bruder Thedel sein Unterkriech bauen, denn ich glaube, es wird Zeit.« Dieweil viele Hände mithalfen, stand das Haus bald da, und Thedel wusste nicht, was er sagen sollte, als Bettzeug und Geschirr und was sonst noch dazu gehörte, wenn der Mensch zu selbst Zweienhausen geht, ganz von selber ankam, denn die 100 Elfe machten sich ein Vergnügen daraus, ihm zu helfen, wo sie konnten, ohne dass sie hinterher ankamen und ihr Teil wieder abaßen. Es war überhaupt kaum einer von den geschworenen Werwölfen bei der Hochzeit. Am Abend vorher war nämlich wieder einmal der bunte Stock von Dorf zu Dorf gegangen, und zwar mit einem roten Bande darum, und so mussten sämtliche 100 Elfe und alle Tage- und Nachtboten am Platze sein, weil zwei Haufen von Marode-Brüdern bestätigt waren. Der eine davon verschwand im Maizerbusche, und die Raben und Füchse wussten allein die Stelle anzugeben, wo das Gesindel unter den Tannen lag. Der andere aber kam bei Tönse unter die Räder, und es blieb nichts davon übrig als der Anführer, und der hing da, wo der Dietwig sich zwillte, so lange an einer Birke, bis es ihm da zu langweilig wurde. 3 Tage darauf machte Ficken Ludolf einen Hauptstreich. Er gab mit zweien von den 33 einigen Pappenheimern, die auf den Dörfern Pferde und Kriegspreise gekauft hatten, das Ehrengeleit. Im Burgwedeler Holze machten die Reiter Halt, tränkten die Pferde und dann sich selber, aber nicht mit Wasser, und so lange, bis sie die Heide für ein Federbett ansahen. Da schlich sich Ficken Ludolf hin, dümpte die Wache, bis sie an kein Luftholen mehr dachte, und schnitt schnell allen Pferden die Fußfesseln durch. Mittlerweile war Kunrad, sein Knecht, nach dem Dorfe geritten und hatte sich eine rossige Stute und ein Dutzend Leute geholt, die gerade weiter nichts zu tun hatten. Dann ritt Ficken Ludolf mit der Stute über dem Winde an dem Lagerplatz vorbei und zockelte die ganzen Pferde hinter sich her, und die jungen Leute aus Burgwedel sorgten dafür, dass die Reiter sich keine Blasen liefen. So behielt mancher Bauer sein Pferd im Stall und brauchte nicht mit der letzten Kuh zu pflügen. Denn die Not war stellenweise schon groß. Dänen und Kaiserliche zogen über die Heide, und wo sie gewesen waren, wurden die Suppen länger. Am besten hatten es noch die Leute auf dem Perhopsberge, denn zu ihnen fand das Kriegsvolk nicht hin, und das übrige Ungeziefer ließ sich im Bruche nicht blicken. So konnten die Bruchbauern ihren Hafer in Ruhe bergen und brauchten sich nicht immer dabei umzusehen. Es fehlte die Erntekrone nicht, und auch das Erntefeuer war da, und es schlug Hellwege auf, als nach altem Brauch die Opfergarbe hineingeworfen wurde. Dann zogen die Knechte und Mädchen ab. Mertens Hinrich schwenkte eine lange Fuhrenstange, die ganz bunt abgeschält war, und daran war oben der Kopf von einem Hahn und darum die Ährenhalme aus der letzten Feldecke und bunte Bänder, die der Wind bewegte, und lustig war es anzuhören, als das junge Volk sang: Wode, Wode, Wode, wie halt dienen Peere Fode, in düssem Jahr Düssel und Dorn, Anna Jahr Beta Korn.